alles, was geschah, vorherbestimmt, hat alles einen tieferen Sinn. Was dir das Leben gibt und was es nimmt, zählt nur im Hinblick auf das, was zurückbleibt. So soll es sein, ich werde diesen Weg zu Ende gehen. Ein Kind will nun behütet und erzogen sein. Ich werde alles tun, meiner Verantwortung gerecht zu sein. Es wird nicht leicht für mich, doch ich schwör, ich werd mich davon nicht.